Abschnitt 10 aus Das rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 10. Kapitel: Zeitungsgesellschaft Grauhäubchen. Schweden hatte 40 Jahre gearbeitet, um das Recht zu erlangen, das jeder im mündigen Alter zu bekommen pflegt. Man hatte Broschüren geschrieben, Zeitungen gegründet, Steine geworfen, Soupers gegessen und Reden gehalten. Man hatte getagt und petitioniert, die Eisenbahn benutzt, Hände gedrückt, Freiwilligenwehr eingerichtet, und so erhielt man schließlich mit viel Lärm, was man haben wollte. Die Begeisterung war groß und berechtigt. Die alten Birkentische des oberen Kellers wurden politische Tribünen. Die Dämpfe des Reformpunsches zogen manchen Politikus auf, der später ein großer Schreihals geworden ist. Der Geruch von Reformzigarren erregte manchen ehrgeizigen Traum, der sich später nicht erfüllt hat. Man wusch sich den alten Staub mit Reformseife ab und glaubte, alles sei gut. Dann ging man hin und legte sich nieder nach dem großen Lärm, um auf die glänzenden Resultate zu warten, die nun von selbst kommen sollten. Man schlief ein paar Jahre. Als man aber erwachte, stand die Wirklichkeit vor einem und man glaubte, sich verrechnet zu haben. Hier und da war Gemurmel zu hören. Die Staatsmänner, die man eben zu den Wolken erhoben hatte, wurden kritisiert. Es waren sogar unter der studierenden Jugend welche, die entdeckt hatten, dass der ganze Antrag aus einem Land stammte, das in einer sehr nahen Beziehung zum Antragsteller stand, und dass man diesen Antrag im Original in einem sehr bekannten Handbuch lesen konnte. Genug, diese Zeit kennzeichnet eine gewisse Verlegenheit, die bald die Form allgemeiner Unzufriedenheit oder, wie man es nennt, Opposition annahm. Es war aber eine neue Art Opposition. Sie war nicht wie gewöhnlich gegen die Regierung gerichtet, sondern gegen den Reichstag. Es war eine konservative Opposition, und sowohl Liberale wie Konservative schlossen sich ihr an, junge und alte. Es war ein großes Elend im Land. Nun geschah es, dass die Zeitungsgesellschaft Grauhäubchen, die unter liberalen Konjunkturen geboren und aufgewachsen war, einzuschlafen anfing, als sie Ansichten, wenn man von den Ansichten einer Gesellschaft sprechen darf, verteidigen sollte, die nicht populär waren. Die Direktion stellte in der Generalversammlung den Antrag, gewisse Ansichten zu ändern, da diese nicht mehr die für Fortdauer des Unternehmens erforderliche Abonnentenzahl einbrächten. Die Generalversammlung nahm den Antrag an, und das Grauhäubchen gehörte von jetzt an zu den Konservativen. Aber es war ein Aber da, das die Gesellschaft jedoch nicht sehr genierte. Man musste den Chefredakteur wechseln, um sich nicht zu blamieren. Dass die unsichtbare Redaktion bleiben würde, hielt man für selbstverständlich. Der Chefredakteur, der ein Ehrenmann war, nahm seinen Abschied. Die Redaktion, die lange wegen ihrer roten Farbe geschmäht worden, nahm das Anerbieten mit Freude an, da sie dadurch gratis das Bürgerrecht als bessere Leute zu bekommen glaubte. Blieb die Sorge, einen neuen Chefredakteur zu beschaffen. Nach dem neuen Programm der Gesellschaft sollte er folgende Eigenschaften besitzen. Er sollte unbedingtes Vertrauen als Mitbürger genießen, der Beamtenschaft angehören, einen Titel besitzen, ob usurpiert oder erworben, der bei Bedarf aufgebessert werden konnte. Außerdem sollte er eine respektable Erscheinung besitzen, damit man ihn auf Festen und anderen öffentlichen Vergnügungen zeigen konnte. Er musste unselbstständig sein, ein klein wenig dumm, weil die Gesellschaft wusste, dass wahre Dummheit immer konservative Denkart im Gefolge hat. Daneben aber auch einen gewissen Grad Hinterlist, damit er die Wünsche der Vorgesetzten in der Luft fühle und nie vergesse, dass allgemeines Wohl Privates ist, rechtlich verstanden nämlich. Gleichzeitig musste er etwas älter sein, weil er dann leichter zu lenken war, und verheiratet, weil die Gesellschaft, die aus Geschäftsleuten bestand, gesehen hatte, dass verheiratete Knechte sich besser benehmen als unverheiratete. Die Persönlichkeit wurde gefunden. Und sie besaß in hohem Grad all die genannten Eigenschaften. Es war ein wunderbar schöner Mann, von ziemlich guter Figur, mit langem, wallendem, blondem Vollbart, der all die schwachen Punkte seines Gesichts verbarg, durch die die Seele sonst unbehindert hindurchgeblickt hätte. Seine großen, offenen, falschen Augen fingen den Zuschauer und stahlen ihm sein Vertrauen, das dann ehrlich missbraucht wurde. Seine etwas verschleierte Stimme, die nur die Worte der Liebe, des Friedens, der Rechtschaffenheit und vor allem der Vaterlandsliebe sprach, verlockte manche irregemachte Zuhörer, sich um den Punschtisch zu versammeln, wo der vortreffliche Mann seine Abende zubrachte, indem er Rechtschaffenheit und Vaterlandsliebe verbreitete. Es war wunderbar, welchen Einfluss dieser Ehrenmann auf seine schlechte Umgebung ausübte. Sehen konnte man's nicht, aber man hörte es. Diese ganze Koppel, die man jahrelang auf alles Alte und Ehrwürdige losgelassen, die man auf Regierung und Beamte gehetzt, die sogar die höheren Dinge angegriffen hatte, die war jetzt still und liebevoll, nur nicht den alten Freunden gegenüber. Ehrlich und sittlich und rechtschaffen, nur nicht in ihrem Herzen. Sie befolgten in allem das neue Programm, das der neue Redakteur bei seinem Regierungsantritt aufgestellt und dessen Kardinalpunkt in wenigen Worten war, alles Neue Gute zu verfolgen, alles Alte Schlechte zu fördern. Vor der Macht zu kriechen, die zu erheben, die Glück hatten, die niederzuschlagen, die in die Höhe wollten, den Erfolg zu verehren und das Unglück zu schmähen. In der freien Übersetzung des Programms hieß das jedoch, nur das Erprobte und anerkannt Gute anerkennen und mit Beifall begrüßen, aller Neuerungssucht entgegenzuarbeiten, streng aber gerecht jeden verfolgen, der durch Unehrlichkeit vorwärts kommen will, denn nur die redliche Arbeit darf Erfolg haben. Das Geheimnisvolle in diesem letzten Punkt, der der Redaktion am meisten am Herzen lag, hatte jedoch seinen Grund, der nicht allzu weit zu suchen war. Die Redaktion bestand nämlich aus lauter Menschen, die auf die eine oder andere Art in ihren Hoffnungen betrogen waren. Die meisten jedoch durch eigenes Verschulden, hauptsächlich durch Leichtsinn und Trinken. Einige waren sogenannte Universitätsgenies, die einmal als Sänger, Redner, Poeten oder Witzbolde einen großen Namen gehabt hatten und dann in gerechte Vergessenheit geraten waren, die sie ungerecht nannten. Während einer Reihe von Jahren hatten sie mit Ärger die Unternehmungen aller Neubauer und sonst alles Neue fördern und loben müssen. Es war also nicht wunderbar, wenn sie jetzt eine günstige Gelegenheit ergriffen, unter den ehrlichsten Vorwänden auf alles, was neu war, loszugehen, ob es nun gut oder schlecht war. Der Chefredakteur besonders war groß darin, Humbug und Unehrlichkeit aufzuspüren. Wenn sich ein Reichstagsabgeordneter Anträgen widersetzte, die darauf hinausgingen, für Parteiinteressen das Land zu ruinieren, so wurde er sofort ein Humbugmacher genannt, der originell sein wollte, der sich nach einem Ministerfrack sehnte. Er sagte nicht Portefeuille, denn er dachte am meisten an die Kleider. Die Politik aber war nicht seine Stärke oder aufrichtiger seine Schwäche, denn das war die Literatur. Er hatte einmal auf dem nordischen Fest in Uppsala einen versifizierten Toast aufs Weib ausgebracht und dabei einen wichtigen Beitrag zur Weltliteratur geliefert, der auch in so vielen Provinzzeitungen reproduziert wurde, wie der Verfasser für nötig zu seiner Unsterblichkeit hielt. Damit war er nun ein Dichter, und als er sein Examen bestanden hatte, nahm er ein Billett zweiter Klasse, um nach Stockholm hinunterzufahren, ins Leben hinauszutreten und die Huldigung hinzunehmen, die er als Dichter fordern konnte. Unglücklicherweise lesen die Großstädter keine Provinzzeitungen. Der junge Mann war unbekannt und sein Talent wurde nicht geschätzt. Da er ein kluger Mann war, denn sein kleiner Verstand hatte niemals durch eine übermächtige Fantasie gelitten, verbarg er die Wunde und ließ sie das Geheimnis seines Lebens werden. Die Bitterkeit, die dadurch entstand, dass er seine ehrliche Arbeit, wie er es nannte, unbelohnt sah, machte ihn besonders geeignet zum Zensor der Literatur. Er schrieb aber nicht selbst, denn seine Stellung verbot es ihm, an solchen persönlichen Beschäftigungen teilzunehmen. Das überließ er vielmehr dem Rezensenten, der alle gerecht und unbestechlich streng kritisierte. Der hatte selbst 16 Jahre lang Gedichte geschrieben, ohne dass ein Mensch sie gelesen, und er hatte dabei ein Pseudonym benutzt, ohne dass sich jemand die Mühe gemacht hätte, nach dem wirklichen Namen des Verfassers zu fragen. Jede Weihnacht jedoch wurde sein Gedicht aus dem Staub ausgegraben und im Grauhäubchen gelobt. Natürlich von einem Unparteiischen, der dann stets seine Signatur unter den Artikel setzte, damit das Publikum nicht glaube, der Autor habe ihn selbst geschrieben. Denn man hoffte noch immer, dass der Autor dem Publikum bekannt sei. Im 17. Jahr hielt der Verfasser es fürs Beste auf ein neues Buch, neue Auflage eines alten, seinen wirklichen Namen zu setzen. Da aber wollte das Unglück, dass das Rotkäppchen, das von jungen Leuten geschrieben wurde, die den wirklichen Namen des alten Pseudonymus nie gehört hatten, den Verfasser als einen Anfänger behandelten und sein Erstaunen ausdrückte sowohl über einen Verfasser, der gleich beim ersten Auftreten seinen Namen aufs Buch setzte, wie darüber, dass ein junger Mann so trocken und so altmodisch schreiben könne. Das war ein harter Schlag. Der alte Pseudonymus bekam Fieber, erholte sich aber, nachdem er im Grauhäubchen glänzend rehabilitiert worden. In einem Atemzug wurde da das ganze Publikum vorgenommen, unsittlich, unehrlich genannt. Es vermöge eine ehrliche, gesunde und moralische Arbeit, die man ohne Schaden einem Kinde in die Hände geben könnte, nicht zu schätzen. Über den letzten Punkt machte sich ein Witzblatt sehr lustig, so dass der Pseudonymus einen Rückfall bekam, worauf er aller einheimischen Literatur, die künftig hin erscheinen würde, ewigen Tod schwur. Jedoch nicht aller, denn ein guter Beobachter hatte bemerkt, dass recht oft elende Literatur im Grauhäubchen gelobt wurde, wenn auch auf eine lahme, oft zweideutige Art, und derselbe Beobachter hatte wahrgenommen, dass diese elende Literatur von einem gewissen Verleger herausgegeben wurde. Das brauchte aber nicht zu bedeuten, dass der Pseudonymus äußere Umstände wie Kohlrouladen oder eingelegte Fische auf sich einwirken ließ. Er und die ganze Redaktion waren rechtschaffene Männer, die ganz sicher nicht gewagt hätten, so hart mit anderen ins Gericht zu gehen, wenn sie nicht selber unsträflich gewesen wären. Dann kam der Theaterreferent. Er hatte in einem Aushebungsbüro von X-Köpping seine Bildung erhalten und seine dramatischen Studien gemacht. Dabei hatte er sich in eine Größe verliebt, die nur groß war, als sie in X-Köpping auftrat. Da er nicht aufgeklärt genug war, um ein privates Urteil von einem allgemeinen zu unterscheiden, so passierte es ihm, dass er, als er zum ersten Mal in die Spalten des Grauhäubchens losgelassen wurde, die erste Schauspielerin des Landes vollständig heruntermachte und behauptete, sie imitiere Fräulein, wie sie nun hieß. Dass das sehr plump geschah, braucht wohl nicht erst bemerkt zu werden. Und dass es geschah, bevor Grauhäubchen vorm Wind gewandt hatte, auch nicht. All das verschaffte ihm einen Namen. Das heißt, einen verhassten, einen verachteten Namen, aber doch einen Namen, der ihn schadlos hielt für den Unwillen, den er erregte. Zu seinen hervorragenderen, obwohl spät geschätzten Eigenschaften als Theaterreferent gehörte es, dass er taub war. Da es mehrere Jahre dauerte, ehe das entdeckt wurde, wusste man nicht, ob es in Verbindung mit einem Rencontre stand, das eine seiner Rezensionen im Flur des Opernhauses hervorgerufen hatte, als eines Abends das Gas ausgelöscht wurde. Fortan übte er seine Armkraft nur an den Jungen, und wer die Verhältnisse kannte, wusste durch seine Kritik genau, wann er in den Kulissen ein Missgeschick gehabt hatte. Denn der eingebildete Kleinstädter hatte irgendwo an schlechtem Ort gelesen, Stockholm sei ein Paris, und das glaubte er. Der Kunstkritiker war ein alter Akademiker, der nie einen Pinsel in die Hand genommen hatte, aber der glänzenden Künstlergesellschaft Minerva angehörte, wodurch er in den Stand gesetzt wurde, dem Publikum Kunstwerke zu beschreiben, ehe sie fertig waren, so dass dem Leser die Mühe erspart wurde, sich selbst ein Urteil zu bilden. Er war immer mild gegen seine Bekannten und vergaß keinen einzigen von ihnen, wenn er über eine Ausstellung berichtete. Und er hatte eine solch vieljährige Übung, etwas Hübsches über sie zu schreiben, wie hätte er was anderes gewagt, dass er 20 Stück auf einer halben Spalte erwähnen konnte, wodurch seine Kritiken an das bekannte Spiel Bilder und Devisen erinnerten. Die Jungen dagegen erwähnte er gewissenhaft niemals, so dass das Publikum, das 10 Jahre lang keine anderen Namen als die der Alten gehört hatte, an der Zukunft der Kunst zu verzweifeln begann. Eine Ausnahme hatte er jedoch gemacht, und das war eben jetzt geschehen, und leider in einer unglücklichen Stunde. Darum befand sich das Grauhäubchen heute Morgen in einer erregten Gemütsverfassung. Dies war geschehen, Selene, wenn wir uns an diesen unbedeutenden Namen von einer früheren, nicht gerade bemerkenswerten Gelegenheit erinnern, war im letzten Augenblick mit seinem Bild auf die Ausstellung gekommen. Als es den schlechtesten Platz erhalten hatte, den es erhalten konnte, da der Urheber weder die königliche Medaille besaß, noch zur Akademie gehörte, langte der Professor in Karl dem IX. An. Er wurde so genannt, weil er nie was anderes als Szenen aus der Geschichte Karls des IX. Malte. Das wieder kam daher, dass er einmal auf einer Auktion ein Weinglas, ein Tischtuch, einen Stuhl und ein Pergament aus der Zeit Karls des IX. Gekauft hatte. Die malte er nun seit 20 Jahren, bald mit, bald ohne König. Aber er war jetzt Professor und Ritter hoher Orden und es war nichts zu machen. In der Ausstellung war er mit dem akademisch gebildeten Kritiker zusammen, als sein Auge auf den stillen Mann der Opposition und dessen Bild fiel. »So, Sie sind wieder hier, Herr.« Er setzte das Pince-Nez auf. »So, das soll der neue Stil sein, hm? Hören Sie mal, Herr, gehorchen Sie einem alten Mann. Nehmen Sie das fort, nehmen Sie es fort, oder ich sterbe. Und Sie tun sich selber einen großen Dienst damit. Was sagst du dazu, Bruder?« Der Bruder war der Ansicht, es sei ganz einfach unverschämt. Und als Freund rate er dem Herrn, Schildermaler zu werden. Selene wandte sanftmütig, aber durchdringend ein, da so viele tüchtige Leute diesen Beruf ausübten, habe er den künstlerischen gewählt, indem man es ja viel leichter zu was bringe, wie sich's gezeigt. Diese naseweise Antwort brachte den Professor außer sich und er kehrte dem zerknirschten Selene den Rücken, mit einer Drohung, die der Akademiker in Versprechungen wechselte. Der erleuchtete Ankaufsausschuss hatte getagt, hinter verschlossenen Türen. Als sich die Türen wieder öffneten, waren 6 Bilder angekauft, für das Geld, das das Publikum erlegt hatte, um einheimische Künstler aufzumuntern. Der Auszug des Protokolls, der in den Zeitungen stand, lautete so: Der Kunstverein kaufte gestern folgende Arbeiten an. Erstens: Wasser mit Ochsen, Landschaft vom Großhändler K. Zweitens: Gustav Adolf vom Brand Magdeburgs, geschichtliches Gemälde vom Leinwandhändler L. Drittens: Ein sich schneuzendes Kind, Janger, vom Leutnant M. Viertens: Dampferbohre im Hafen, Marine vom Schiffsklarier N. Fünftens: Gehölz mit Frauen, Landschaft vom königlichen Sekretär O. Sechstens: Hühner mit Champignons, Stillleben vom Schauspieler P. Diese Kunstwerke, die durchschnittlich 1000 Kronen kosteten, waren nachher im Grauhäubchen auf 2/3 Spalten zu je 15 Kronen gelobt worden. Das war ja nun nichts Merkwürdiges. Der Rezensent aber hatte, teils um die Spalte zu füllen, teils um zur rechten Zeit ein zunehmendes Übel zu unterdrücken, sich über eine Unsitte hergemacht, die sich einzuschleichen anfange. Nämlich die, dass junge, unbekannte Abenteurer, die der Akademie entlaufen seien, ohne Studien, nur durch Effekthascherei und Kniffe das gesunde Urteil des Publikums zu verwirren suchten. Und nun wurde Selene bei den Ohren genommen und gestäubt, so dass sogar seine Unfreunde fanden, es sei ungerecht. Und das will viel sagen. Es war nicht genug, dass ihm jede Spur von Talent abgesprochen und dass seine Kunst Humbug genannt wurde. Auch seine persönlichen Verhältnisse griff man an, spielte auf die schlechten Lokale an, wo er sein Mittagessen musste, die schlechten Kleider, die er tragen musste, seine schlechte Moral, seinen Unfleiß und schloss damit, ihm im Namen der Religion und der Sittlichkeit eine Zukunft in einer öffentlichen Anstalt vorauszusagen, wenn er sich nicht zur rechten Zeit bessern würde. Das war eine große Schandtat, die Leichtsinn und Eigennutz begangen hatten. Und dass an dem Abend, als das Grauhäubchen herauskam, nicht eine Seele verloren ging, war ein Wunder. 24 Stunden später erschien der Unbestechliche. Der stellte gewisse naseweise Betrachtungen an, wie das Geld des Publikums von einer Sippschaft verwaltet werde. Wie beim letzten Ankauf kein einziges Bild von einem Maler gemalt sei, sondern von Beamten und Gewerbetreibenden, die unverschämt genug gewesen, mit den Künstlern zu konkurrieren, obwohl diese hier ihren einzigen Markt hätten. Wie diese Räuber den Geschmack verdürben und die Künstler demoralisierten, deren einziges Streben fortan dahin gehen müsse, ebenso schlecht zu malen wie die Verkaufenden, falls sie nicht untergehen wollten. Darauf wurde Silen herangezogen. Sein Bild sei das erste seit 10 Jahren, das einer Menschenseele entsprungen sei. Die Kunst sei 10 Jahre lang ein Produkt von Farben und Pinseln gewesen. Silens Bild sei eine ehrliche Arbeit, voller Eingebung und Hingebung. Durchaus ursprünglich, wie es nur der machen könne, der den Geist in der Natur von Angesicht zu Angesicht gesehen. Der Kritiker warnte den Jungen, gegen die Alten anzukämpfen, denn die habe er bereits überholt, und ermahnte ihn zu glauben und zu hoffen, denn er habe einen Beruf und so weiter. Das Grauhäubchen schäumte vor Wut. »Ihr werdet sehen, der Mann hat Erfolg«, rief der Chefredakteur aus. »Zum Teufel, warum mussten wir ihn auch so hart anfassen? Denkt nur, wenn er Erfolg hat, dann haben wir uns blamiert.« Der Akademiker aber schwur, er werde nicht Erfolg haben, ging nach Hause, Unfriede in seiner Seele, studierte seine Bücher und schrieb eine Abhandlung, die bewies, Silens Kunst sei Humbug und der Unbestechliche sei bestochen. Das Grauhäubchen holte Atem, aber nur um einen neuen Schlag zu bekommen. Am folgenden Tag verkündigten die Morgenzeitungen, seine Majestät habe Silens meisterhafte Landschaft angekauft, die bereits seit mehreren Tagen das Publikum in die Ausstellung locke. Jetzt schlug der Wind ins Grauhäubchen und es flatterte wie ein Lappen auf einem Zaunpfahl. Sollte man wenden oder drauf losfahren? Es handelte sich um die Zeitung und es handelte sich um den Kritiker. Da beschloss der Chefredakteur, auf Befehl des geschäftsführenden Direktors, den Kritiker zu opfern und die Zeitung zu retten. Aber wie? Man erinnerte sich an Struve, der in allen Irrgängen der Öffentlichkeit vollständig zu Hause war. Der wurde gerufen. Im Augenblick war ihm die Situation klar. Und er versprach, in wenigen Tagen werde die Schuld übers Tag gehen. Um Struves Anschläge zu verstehen, muss man die wichtigsten Daten aus seiner Biografie kennen. Er war der geborene ewige Student und nur aus Not in die Literatur gekommen. Er wurde zuerst Redakteur der Sozialdemokratischen Volksfahne. Darauf war er zum konservativen Bauernquäler übergegangen. Als der aber nach einer anderen Stadt zog, mit Inventar, Druckerei und Redakteur, wurde der Name in Bauernfreund geändert und zugleich nahmen auch die Ansichten eine andere Farbe an. Darauf war Struve ans Rotkäppchen verkauft worden, wo ihm gerade seine Bekanntschaft mit allen Kniffen der Konservativen gut zustatten kam. Ebenso wie es jetzt im Grauhäubchen sein größtes Verdienst war, dass er alle Geheimnisse des Todfeinds Rotkäppchen kannte, die er mit der größten Freiheit missbrauchte. Struve begann die Arbeit des Reihenwaschens mit einer Korrespondenz an die Volksfahne, aus der dann einige Zeilen, die von dem starken Besuch der Ausstellung berichteten, ins Grauhäubchen hinübergenommen wurden. Darauf schrieb er am Grauhäubchen einen Eingesandt, in dem er den akademischen Kritiker angriff. Diesem Eingesandt folgten einige beruhigende Worte, die Red. Unterzeichnet waren, und also lauteten, obwohl wir niemals die Ansicht unseres geehrten Kritikers über Herrn Silens mit Recht gepriesene Landschaft geteilt haben, können wir doch andererseits nicht ganz das Zeugnis des geehrten Einsenders unterschreiben. Da es aber unser Grundsatz ist, auch fremden Ansichten unsere eigenen Spalten zu öffnen, haben wir ohne Zögern obigen Aufsatz gedruckt. Jetzt war das Eis gebrochen. Struve, der, wie man sagte, über alles geschrieben, kufische Münzen ausgenommen, schrieb jetzt eine glänzende Kritik über Silens Bild zusammen und unterzeichnete sie mit dem höchst charakteristischen Dixi. Und so war das Grauhäubchen gerettet. Und Silen auch natürlich. Das aber war nicht so wichtig. Ende von Abschnitt 10.